Leute haten uns, why? Weil wir Money haben, why? Weil wir Style haben, why? Weil wir Swag haben. Hört auf zu haten, macht euer eigenes Ding. Nur Diamantenring, bling, bling, bling. Leute haten uns, why? Weil wir Money haben, why? Weil wir Style haben, why? Weil wir Swag haben. Hört auf zu haten, macht euer eigenes Ding. Nur Diamantenring, bling, bling, bling. Die Diamanten an dem Finger scheinen so wie Blitzlicht. Ich bin beliebt jetzt überall, weil der Boy rich ist. Wir haben Tattoo, Swag Crew, ey du Bay. Yo, die Bitch bläst meinen Dick jetzt in Palm Bay. Wow, und ich ziehe, yay, yo, auf meiner Riesenjacht. Die Diamanten auf der Kette kosten 50 Riesenfaste. Das ist nichts für uns, sowas ist nur Pocket Money. Ich sag zur Bitch, wow, ey, sauf meinen Rocket Honey. Und wir trinken Cola mit Eis aus einem Kunststoffbecher. Relation zu Mozart ist eindeutig unsere Kunst hier besser. Codein, klick, klick, klick, clean ist nur mein Outfit. Dass du mal so cool bist wie wir, Homeboy Adaudit. Like dich einen Instagram, schau dir dort ein Bild mal an. Dort bin ich im Benz vor meiner Villa wieder Lambo fahren. Weil wir es geschafft haben, Cash Money plus Hoes. Währenddessen fährst du leider immer noch im Bus Hoes. Leute haten uns, why? Weil wir Money haben, why? Weil wir Style haben, why? Weil wir Swag haben, okay. Hört auf zu haten, macht euer eigenes Ding. Nur Diamantenring, bling, bling, bling. Leute haten uns, why? Weil wir Money haben, why? Weil wir Style haben, why? Weil wir Swag haben, okay. Hört auf zu haten, macht euer eigenes Ding. Nur Diamantenring, bling, bling, bling. Leute haten uns, Joyce TV, Euphorie, Halligalli, Takeover, Bitches sind den Boy verliebt. Ich bin wavy, in etwa wie ein Segelboot. Wenn jemand frontet, dann gibt es NRW-Verbot. Deine Bitch an der Leine, mach nun mal Platz, zünd den Ball in Berlin mit dem Husten zum Saftjüngling. Medi Manfred, was geht, das ist futuristisch. Siehst du, wie 16 Bars über den Dude berichtet? Smooth vernichtet hab ich diesen Nesquik-Kasen. Mein Wortschatz ist neu, deiner sind zuletzt nur Phrasen. Output ist sick, diese Ho will den Dick, nice. Wir kommen an die Spitze, doch sie glauben uns nicht. Sie glauben nur, was sie sehen. Und was sie sehen werden, ist, dass wir den Weg einfach straight gehen werden. Bin auf Molly E, Boll im KDW, bevor ich mit Juicy Gay auf Party gehe, ne Homo. Leute haten uns, why? Weil wir Money haben, why? Weil wir Style haben, why? Weil wir Swag haben, okay. Hört auf zu haten, macht euer eigenes Ding. Blut Diamantenring, bling, bling, bling. Leute haten uns, why? Weil wir Money haben, why? Weil wir Style haben, why? Weil wir Swag haben, okay. Hört auf zu haten, macht euer eigenes Ding. Blut Diamantenring, bling, bling, bling. Yeah.